Versprechen geben und halten. Nichts zerstört das Vertrauen so schnell wie ein Versprechen, das gebrochen wird. Auch die Umkehrung gilt. Nichts baut größeres Vertrauen auf und stärkt es mehr, als ein gegebenes Versprechen zu halten. Ein Versprechen zu geben ist leicht. Es stellt den anderen gewöhnlich schnell zufrieden, besonders wenn er sich wegen etwas Sorgen macht oder durch etwas unter Druck steht, für das er sie braucht. Wenn der andere mit dem Versprechen glücklich ist, mag er sie. Und es gefällt uns, gemocht zu werden. Das, was wir uns am meisten wünschen, glauben wir besonders leicht. Alle möglichen Leute fallen auf Abmachungen und Vereinbarungen herein, weil sie irgendetwas so sehr wollen, dass sie an fast jede Erklärung oder Geschichte glauben, an beinahe jedes Versprechen, dass sie es bekommen werden. Vor negativen Informationen verschließen sie einfach die Augen. Aber Versprechen zu halten ist schwer. Es beinhaltet gewöhnlich, dass man schmerzhafte Opfer bringen muss. Besonders wenn die angenehme Stimmung, in der man das Versprechen gegeben hat, verfliegt, wenn die harte Wirklichkeit sich herabsenkt und die Umstände sich ändern. Ich habe mich dazu erzogen, das Wort Versprechen niemals, man soll nie sagen, zu benutzen, wenn ich nicht uneingeschränkt bereit bin, den Preis zu zahlen, den seine Einhaltung kostet, vor allem gegenüber meinen Kindern. Sie haben mich häufig gebeten zu sagen, ja, das verspreche ich dir. Dann hätten sie nämlich die Gewissheit gehabt, dass ich keinen Rückzieher machen würde. Beinahe so, als hätten sie das, was sie wollten, bereits. Ich war aber oft stark versucht, nur deshalb zu sagen, ich verspreche es dir, um sie schnell zu beruhigen und fürs Erste den Frieden zu bewahren. Ich werde es versuchen. Das ist mein Ziel. Oder, das hoffe ich, reicht nicht. Nur, ich verspreche es dir. Natürlich kam es hin und wieder vor, dass sich Umstände änderten, über die ich keine Kontrolle hatte, und ich meine Kinder bat, das zu verstehen und mich von meinem Versprechen zu entbinden. Meistens verstanden sie es tatsächlich und erfüllten mir meine Bitte. Die jüngeren Kinder aber verstanden es gewöhnlich nicht. Sie sagten zwar, sie würden es verstehen und entbanden mich intellektuell von meinem Versprechen, emotional aber nicht wirklich. Daher hielt ich mein Versprechen doch, sofern das nicht sehr unklug gewesen wäre. Dann musste ich vorerst mit dem geringeren Vertrauen leben und mich bemühen, es auf andere Weise langsam wieder aufzubauen.